als mich als Stürmer aufzusein. Und schießt der Ball daneben, ja, sowas kommt auch vor, dann ist der Schiri jetzt mit Schultern zum Bescheid. Wer kommt denn da, wer läuft denn da, wer ist denn das? Das ist der Olaf. Wer kommt denn da, wer läuft denn da, wer ist denn das? Das ist der Olaf. Wer kommt denn da, wer läuft denn da, wer ist denn das? Das ist der Olaf. Und so.